Den Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim Freien Senderkombinat. Hier geht's weiter, ja, eigentlich mit den Konzerttipps, aber es gibt nicht so richtig viele. Deshalb erst nochmal Musik von Steven. Nein, jetzt muss ich nochmal vielleicht sagen, was das gerade eben war. Das war Sunlux mit dem Track Build a Pyre im Begin Again Mix. Das Ganze vom der EP Alternate Worlds, wo ja Tracks von seinem letzten Album nochmal neu aufgenommen wurden. Ja, also Steven Steinbrink als nächstes, ein Künstler aus den USA, der mit Arrange Waves eine sehr schöne Platte veröffentlicht hat vor einigen Tagen. Davon hier nochmal der Track Synthetic Ephemera. Cleaning. I see what I can't see. Soft light, yellow squares consistent. Sight to find. Leaves are dead. In my mind, the full contour lies. I see what I can't see. I see what I can't see. Steven Stymieg hörten wir mit seinem Track Synthetic Ephemera vom Album Arranged Waves. Schöne Platte, die ein bisschen Richtung Teenage Fan Club, Alex Chilton geht, so Songwriting. Wer das mag, kann dort gerne mal reinhören. So, jetzt geht's los hier mit den Konzerttipps. Was läuft die kommende Woche in Hamburg? Es gibt so einige Sachen, auf die man aufmerksam machen könnte, auf die man auch hingehen könnte auf jeden Fall. Es geht los am Mittwoch, den 27. August. King Rocco Schamoni und Orchester spielt im Thalia Theater. Das Orchester umfasst 18 Köpfe und wird dirigiert von Sebastian Hoffmann. Und King Rocco Schamoni interpretiert zu Unrecht vergessene deutschsprachige Popsongs von Bands wie Die Regierung, den Lassie Singers und so weiter und so fort. Habe ich natürlich nicht hier vorliegen, sondern ein Track, den er mal vor ein paar Jahren aufgenommen hat. King Rocco Schamoni mit dem Song Muster. In einer falschen Welt, in einer Schon sehr orchestral. King Rocco Schamoni mit seinem Track Muster. Er spielt zusammen mit einem 16-köpfigen Orchester am Mittwoch, den 27. August im Thalia Theater und wird dort covern deutschsprachige Popsongs, die zu Recht so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Das könnte ein ganz amüsanter Abend werden. Nils Frevert spielt am Donnerstag, den 28. August bei Michelle Records im Schaufenster. Der Plattenladen eures Vertrauens hat er gerade frisch renoviert und neu aufgemacht. Und Nils Frevert mit einer neuen Platte auch ein paar neue Songs am Start. Die hören wir in der zweiten, in der letzten Stunde heute noch. Deshalb jetzt hier an dieser Stelle kein Beispiel dafür. Aber am Freitag spielen Susi Asado aus Berlin in der Deichdiele. Hier kommt ihr Track Retrospektiv. It's 2:55 p.m. and the chairs are pulled from the table. This is where we ate, these are the forks. This is where I stood wearing a unitard and black socks. 1988 is alive and well in a photograph, frozen like the Art Deco lady in a Fledermaus dress. You'll find me in a museum and a traveling show in my Malibu home after exercising. Cool of you to remind me. You never opened the mail. You thought you were so clever. The historical significance of the open book. The photograph inside the photograph. Here I stand in my most gothic look, carefully done up by the meticulous knife of years spent writing a story that Miss Havisham has perfected long ago. 1988 is alive and well in a photograph, frozen like the Art Deco lady in a Fledermaus dress. You'll find me in a museum and a traveling show in my Malibu home after exercising. Thank you. dark cave. Tell me that ghost story again. Sink your teeth into my arm. You can draw blood. We can say it was real. And later you can sell it to a collector for a second wife. I almost missed the retrospective at the entrance of the museum. The sky was dark with birds. Thank you for saving me a spot in the mausoleum. Thank you for including me in the show. 1988 is alive and well in a photograph, frozen like the Art Deco lady in a Fledermaus dress. You'll find me in a museum in a traveling show in my Malibu home after exercising. Retrospective, ein Track von Susie Asado vom letzten Album Onward, Aeropuerto, erschien im Herbst letzten Jahres. Und Susie Asado spielen live in der Deichdiele, das ist hier in Wilhelmsburg, falls ihr den Laden nicht kennen solltet. Am Freitag, den 29. August, Susie Asado. Am Samstag dann findet statt das Platzfestival zum 8. Mal, inzwischen auch schon in der Eiflerstraße hier im Hamburger Schanzenviertel. Das ist gleich beim Saal 2 um die Ecke. Und dort treten viele tolle, spannende Bands auf. Zum Beispiel Candelaya, eine Band aus München. Vier Damen, die ihr letztes Album Hart Mutter in Chicago bei Steve Albini aufgenommen haben. Und davon hier der Track 28. Thank you.

Ich liege im Trend. Das waren Mrs. Next Match. Sie spielen am Samstag beim Platz Festival und werden wahrscheinlich für sorgende Plüschtiere sorgen. Ja, je kleiner das Festival, desto lauschiger die Atmosphäre. Warum sich mit 10.000 anderen vor einer Bühne drängeln, wenn man das Ganze auch in einer lauschigen, trauten Runde haben kann? Das Platz Festival findet dieses Jahr zum 8. Mal statt. Die Auswahl an Künstlerinnen und Künstlern ist wie immer sehr vielseitig. Gemein haben sie alle, die Künstlerinnen und Künstler, dass sie weder massenkompatibel noch angepasst sind. Genauso wie das Festival seit Jahren auch schon. Candelilah haben wir gehört, die krachig und nach ziemlich fetten Sound klingen. Dann eben Mrs. Next Match, die wahrscheinlich die bekanntesten Bands sein dürften. Ebenfalls dabei sind Os Besuros, die machen Tanzbares zwischen brasilianischen Sounds und Afro-Jazz. Dann ist Jetztmann dabei, kennt ihr alle als Ein-Mann-Projekt mit schrammelnder Gitarre und dazu elektronische Loops. Dann legt Robert Etzold Platten auf hinterher. Für die Abwechslung wird er sorgen. Und auch dabei sind Springend Gut oder ist Springend Gut, auch nur ein Ein-Mann-Projekt, glaube ich, bei dem man ja Elektronisches zu Cello und Rechner hören kann. Hier als kleines Soundbeispiel der Track Where We Need No Map. Thank you. springend gut hörten wir mit dem Track Where We Need No Map vom gleichnamigen Album auch. Springend gut tritt auf beim Platz Festival am Samstag, den 30.08. Los geht's ab 16 Uhr und ja, viele tolle, spannende Bands, wie ich finde. Eine besondere Empfehlung in diesem Fall auch vom Sunday Service. Eiflerstraße, das Ganze, das ist beim Saal 2 um die Ecke, also Hamburg im Schanzenviertel. Und ja, kommt alle und was soll ich sagen? Honoriert das Ganze, dass die Leute dort seit Jahren so ein tolles Festival machen und dass auch hoffentlich die nächsten Jahre noch sowas stattfinden wird, weil ansonsten wäre auch hier wieder großes Sommerloch diese Woche. Es gibt Samstag noch eine andere Geschichte und zwar im Golem, ein kleines Event mit vielen bekannten Hamburger Bands und Künstlerinnen und Künstlern. Dort treten auf Jens Friebe, Aerobik und auch Frau Kraushaar, hier zu hören mit dem Track Volver. Criando mi cara y las nubes en mí y lo ven solamente en mí. Spanisch lernen mit Frau Kraushaar. Volver, sie tritt auf am Samstag, den 30.08. im Golem. Ebenfalls dabei ist Frank Spilker von seinem Soloalbum, welches auch schon vor einiger Weile erschienen ist. Ach, schon Jahre her, glaube ich, inzwischen. Hier der Track Es sieht gut aus. Das hättest du aber müssen. Jetzt liegt es unverarbeitet und stinkend auf deinem Kissen. Am Horizont ziehen Wolken auf, ganz miese dunkle Gesellen. Und du weißt nur eines ganz genau, du kannst dich dem jetzt nicht stellen. Das Leben ist dein Buch und du kannst ja wohl lesen. Du musst nur hinten nachsehen, wie es weitergeht. Gut aus, es sieht gut aus, es geht gut aus. Es sieht gut aus, gut aus. Es sieht gut aus, geht gut aus. Es sieht gut aus. Du weißt, wenn man Briefe nicht öffnet, dann gelten sie trotzdem als zugestellt. Und dass ich zu deinen Problemen auf diese Art noch eins hinzugesellt. Doch jedes Mal, wenn es schwierig wird, schwörst du wieder auf diese Taktik. Es sieht gut aus, es sieht sehr gut aus, wenn man nicht so genau hinsieht. Das Leben ist ein Film, den so ziemlich jeder kennt. Und Filme haben meistens ja wohl ein Happy End. Gut aus, es sieht gut aus, es geht gut aus. Es sieht gut aus, gut aus. Es sieht gut aus, es geht gut aus. Es sieht gut aus. Oder gehen wir nochmal einen Heben? Sollen wir einfach mal jemand anrufen und ihm oder ihr was erzählen? Ich habe einen Vorschlag, ignorieren, das ging noch bis jetzt immer gut. Man gewinnt dadurch etwas Zeit und man kann auch noch flüchten zur Not. Das Leben ist ein Buch und du kannst ja wohl lesen. Du musst nur hinten nachsehen, wie es weitergeht. Sieht gut aus. Frank Spielka spielt solo und live, und zwar am Samstag, den 30.08. im Golem. Frank Spielka auch nachher nochmal in der letzten Stunde mit Musik vom neuesten Sterne-Album, natürlich hier beim Sunday Service. Aber nochmal das Line-Up für Samstag. Frank Spielka, Jens Friebe, Ero Beek, Frau Krauser und als DJs Booty Carell, Felix Kubin und noch so einige andere am Samstag im Golem, den 30.08. So, Montag noch, 1.09. Da spielen High as a Kite aus Norwegen. Hörten wir in der ersten Stunde schon in der Prinzenbar. Soviel zu den Konzerttipps. Weiter geht's hier mit Musik mit Samantha Crane von ihrem Album Songs in the Night, der Track Long Division. Oh, hier den Sunday Service und das war Matt Kivel, ein Songwriter aus den USA, der mit Days of Being Wild eine schöne Lo-Fi-Pop-Platte veröffentlicht hat vor einigen, ja, Wochen, muss man eigentlich schon sagen. Und Matt Kivel gerade eben zu hören gewesen mit dem Track Insignificance. Mit Power Pop aus England geht's weiter mit den New Tigers, einem Quartett aus dem hohen Norden. Die haben mit The Badger vor kurzem eine Platte veröffentlicht, die sich nicht hinter britischen Vorbildern oder auch amerikanischen verstecken muss. Hier kommt ihr Track Secondary City. Gitarrenpopper aller Länder, vereinigt euch. Das waren The New Tigers mit einem wirklich ziemlich großartigen Track, der hieß gerade eben Secondary City von ihrem Album The Badger. The Statues sind eine Band aus Genf, eine Damen-Punk-Band mit einem Hang für 70er Jahre Garage-Punk-Sounds. Hatte ich letzte Woche schon mal im Programm mit dem Track Lighter Girl von ihrem Album Machine. Hier jetzt nochmal der Titeltrack von den Statues.